Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan alias Xtratobi. Heute haben sich zwei Abgeordnete der Piratenfraktion NRW dazu entschieden, Strafanzeige gegen den Finanzminister Walter Borjans zu stellen. Dazu habe ich mich mit Dirk Schatz unterhalten. Dirk Schatz ist einer der beiden Abgeordneten der Piratenfraktion, die die Strafanzeige gestellt haben. Danach habe ich mich mit Robert Stein unterhalten. Robert Stein ist einer der Abgeordneten, die kürzlich eine Pressemitteilung zum Ankauf der Steuer-CDs rausgegeben haben. Abschließend haben sich dann Bernd Pirat und ich noch mit Simone Brandt und Christina Herletschka unterhalten. Simone Brandt ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Christina Herletschka beleuchtet die Strafanzeigen der Abgeordneten aus Sicht des Landesverbandes. Jetzt frisch nach der Pressekonferenz der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Die erste Pressekonferenz ist ja dann jetzt hier gelaufen überhaupt. Sitze ich zusammen mit Dirk Schatz in deinem schönen neuen Fraktionsbüro. Und du bist einer der beiden Abgeordneten aus dem NRW-Landtag, die Strafanzeige gegen den Finanzminister Walter Borjan gestellt haben. Zusammen mit Nico Kern, der leider nicht hier sein kann. Und zwei weiteren Abgeordneten, einmal aus Schleswig-Holstein, der Wolfgang Dudda. Aber Udo Vetter ist kein Abgeordneter. Und ich hätte es jetzt erwähnt. Der hat auch so eine Zunft jobmäßig. Das reicht genau. Das passt ja sehr. Das darf man sagen. Ja, okay, das passt ja sehr gut. Ja, in der Pressekonferenz, vielleicht magst du nochmal das Statement so im Groben wiederholen, was du vorhin gegeben hast. Also nur umrissen, denn ich habe es ja auch aufgezeichnet, um nochmal rüberzubringen, worum es den Piraten, zumindest den beiden aus der Fraktion geht. Also grundsätzlich geht es uns darum, wirklich um die Sicherung des Rechtsstaates. Also auch eine Regierung sich an ihre eigenen Gesetze zu halten hat. Ein Minister kann sich einfach nicht über Recht und Gesetz hinwegsetzen, nur weil er meint, er müsste ja Steuersünder bestrafen. Der Staat hat ja auch eine Vorbildfunktion. Der Staat kann nicht hingehen und sagen, ja, liebe Bürger, begeht Straftaten, ich gebe euch dafür Millionen. Hauptsache, es dient dem Allgemeinwohl. Das führt ins Chaos. Deswegen gibt es diese Regeln in einem Rechtsstaat und deswegen sind diese auch so wichtig und deswegen müssen die eingehalten werden. Das haben ja auch in der Pressekonferenz Journalisten gefragt. Worin besteht denn die Straftat von Walter Borjan? Das wird sich zeigen. Also ich weiß ja nicht mal, ob da eine Straftat besteht. Ihr vermutet, dass eine Straftat vorliegt. Es liegt ein Verdacht vor, dass eine Straftat vorliegen könnte. Richtig. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, die Beweise zu sammeln. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, die Strafe oder beziehungsweise die Straftat festzustellen und zu sagen, er war es. In dem Verhalten von Walter Borjans sehen wir die Möglichkeit, dass er eine Straftat verwirklicht haben könnte. Mhm. Es besteht ein Anfangsverdacht. Und dieser Anfangsverdacht reicht aus, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Das ist ein Offizialdelikt, richtig? Ja, das weiß ich nicht genau, aber das müssen Offizialdelikte sein, ja. Und wenn ein Offizialdelikt, muss die Staatsanwaltschaft bei Kenntnisnahme quasi ermitteln? Normalerweise ja. Normalerweise, sei denn, das ist ein Finanzminister. Ja, okay. Ja, das ist so ein bisschen natürlich schwierig, auch so nachzuvollziehen, was denn eigentlich euer Vorwurf ist. Ich möchte vielleicht nochmal erwähnen. Ja. Es geht ja nicht ausschließlich und explizit gegen Herrn Borjans. Er war halt der Einzige, der namentlich bekannt war und an dem Sachverhalt beteiligt war. Mhm. Wir haben ja ausdrücklich auch reingeschrieben in die Anzeige, es geht gegen alle am Sachverhalt beteiligten Personen. Das betrifft also auch dann logischerweise die Steuerfahnder, das betrifft eventuell die Ermittler vor Ort, wie auch immer. Der Landesverband. Er ist aber nur der Einzige halt gewesen, den wir namentlich kannten und der nachweislich am Sachverhalt beteiligt war. Der Landesverband NRW argumentiert ja, also ist ja nicht ganz zufrieden mit der Strafanzeige, so würde ich das jetzt mal deuten, und sagt, dass eine Strafanzeige, die ja allgemein gegen das Amt geht, das sind jetzt meine Worte, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, und da hätte man vielleicht andere Wege wählen können. Jetzt muss ich aber noch mal fragen, eine Straftat kann ja ein Amt nicht begehen. Das ist richtig. Eine Straftat begeht ein Mensch, eine Person. Also ging es euch Abgeordneten darum, die Person und die damit auch zu tun haben, schon bewusst in das Licht zu rücken, dass eine Straftat vorliegen könnte. Richtig. Es geht persönlich gegen Dr. Walter Borjans. Ja, es geht nicht. Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe ja nichts persönlich gegen ihn. Ich kenne ihn nicht. Das ist ja keine Fehde, die ich jetzt mit ihm austrage. Das wollte ich mit persönlich nicht sagen. Aber es geht nicht gegen das Amt. Es geht nicht gegen den Herrn Borjans. Ja. Genau, es geht gegen alle beteiligten Personen an diesem Sachverhalt. Mhm. Ganz genau. Und wenn es demnach wäre, ist ja auch so, wenn es denn da um eine Straftat geht, kann es ja auch den Weg eigentlich nicht geben, dass man sagt, ja, man redet da vorher miteinander oder versucht das anders zu klären bei einer Straftat. Deswegen habe ich die Frage gestellt, ist ein Offizialdelikt, muss die Staatsanwaltschaft da ermitteln? Ja, das sehe ich auch so. Also ich weiß nicht, was ich da hätte sagen sollen. Herr Beuerns, bitte machen Sie es nicht, kaufen Sie keine CDs mehr. Was hätte ich ihm fragen sollen? Ich hätte ihm nur sagen können, Herr Beuerns, ich zeige es Ihnen morgen an. Okay, aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt einen Vorteil gehabt hätte. Ja, ich glaube aber übrigens, dass du mit dieser Aktion den Beliebtheitswettbewerb in der Piratenpartei NRW nicht gerade unbedingt gewinnen kannst. Das mag sein, aber mir geht es auch nicht darum, beliebt zu werden. Mir geht es darum, meine Grundsätze und meine Ziele, die ich habe, innerhalb dieser Partei und auch innerhalb dieses Parlaments zu verteidigen. Da ist es nun mal so, dass man auch mal vielleicht federn lassen muss. Aber ich halte es für wichtig und richtig, den Rechtsstaat zu verteidigen. Das ist, man muss sich ja mal bedenken, wir sind hier in der Piratenpartei. Die Grundrechte und auch die Bürgerrechte und auch der Rechtsstaat als solcher, das ist ja im Prinzip essentiell für unsere Partei. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns überhaupt gegründet haben. Diese Grundsätze zu verteidigen, das halte ich für absolut wichtig und absolut, ja, erstrebenswert. Jetzt ist ja das ja ein Novum gewesen, was heute passiert ist. Wir haben ja heute eine Pressekonferenz gesehen, einer Piratenfraktion oder überhaupt einer Fraktion eines Landtages. Und da kommt dann ein Abgeordneter und sagt, wir haben Strafanzeige erstattet, wir halten das für den richtigen Weg. Und dann kommt stellvertretende Fraktionsvorsitzende oder Fraktionsvorsitzender, wäre es ja sonst gewesen, auf jeden Fall einer, der nicht die Strafanzeige gestellt hat und spricht für die anderen 18 Abgeordneten. Und die sagen dann, wir halten diesen Weg nicht für optimal. So, jetzt stehen da zwei Leute einer Fraktion und vor allem die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Simone Brandt sagt dann, mit ihr werde ich gleich auch noch sprechen, sagt dann, wir sind da nicht einer Meinung und das ist jetzt in der Piratenpartei halt so, dass es da verschiedene Meinungsbilder gibt. Wir sind da in der Diskussion. Das ist ja doch für viele eine total merkwürdige Situation. Was glaubst du, wie die Leute das so aufnehmen? Wie Leute das aufnehmen, weiß ich nicht, aber das ist halt die Piratenpartei. Wir leben dafür, dass wir sagen, Pluralismus ist gut und Pluralismus bedingt immer andere Meinungen. Ist ja Chaos, dann kann ja jeder eine eigene Meinung haben, das bringt ja alles nichts. Um Gottes Willen, hoffentlich hat nicht jeder eine eigene Meinung, das wäre ganz schlimm in einer Demokratie. Das ist ja unglaublich. Hast du sehr schön aufgenommen. Ja. Okay, Dirk, ich würde sagen, das war das schon, was ich von dir wissen wollte. Ich danke dir fürs Gespräch, ich habe ein bisschen mehr Zeit gehabt als die anderen Journalisten, deswegen vielen Dank dafür. Und dann bin ich gespannt, was uns Simone gleich noch erzählt. Bis dann. Tschüss. Ich sitze jetzt zusammen mit Robert Stein. Robert Stein ist einer der Abgeordneten und stellt sich mal eben kurz vor. Jetzt habe ich aber vergessen zu sagen, wo du Abgeordneter bist. Nee, ich bin Abgeordneter der Piratenfraktion in NRW seit Mai, bin 33 Jahre. Schwerpunkt Finanzen, Haushalt und Kommunalpolitik hier im Landtag und Mitglied seit 2009 in der Piratenpartei. Der Anlass, dass wir hier sitzen, ist ja, dass heute eine Strafanzeige von 4 Piraten gegen den NRW-Finanzminister Walter Borjans gestellt wurde. Davon sind 2 Piraten Mitglied des Landtags NRW. Der eine ist Nico Kern, der andere Dirk Schatz. Jetzt geht es um den Ankauf der Steuer-CDs, wobei das nicht die Strafanzeige an sich beinhaltet. Da werden wir gleich drüber sprechen. Und du, Robert, hast ja auch eine Pressemitteilung rausgegeben vor einer Woche, 2 Wochen, auch zum Thema Steuer-CD. Aber du bist nicht beteiligt an der Strafanzeige. Und vielleicht möchtest du dich auch allgemein dazu äußern, was denn die Fraktion sagt. Denn es kam ja raus, dass die Fraktion nicht zwangsläufig hinter der Strafanzeige steht. Wie muss man das so nach draußen so ein bisschen erklären, den Unterschied? Also es geht hier ganz klar darum, dass wir in der Fraktion diskutiert haben. Das war hier kein Alleingang. Das ist schon mal wichtig herauszustellen. Dirk und Nico haben das Anliegen in der Fraktion offen besprochen. Und wir haben darüber diskutiert. Und dabei hat sich einfach herausgestellt, dass das Thema in irgendeiner Form nicht einheitliche Meinung hervorwirft, auch das Vorgehen nicht einheitlich sich irgendwie herauskristallisieren lässt, sodass wir gesagt haben, okay, ihr als Abgeordnete seid ja frei in eurer Handlungsfähigkeit und ihr dürft Das diese ist ja so ein Novum in der Piratenpartei, hat doch bisher keine Fraktion in der Form gemacht. Ne? Also das heißt also, die Fraktion hat diesen beiden Abgeordneten natürlich auch den Freiraum gelassen und gesagt, wir sind nicht eurer Meinung, aber ihr könnt es machen mit eurem Gewissen und das ist ja die Regel und so weit in Ordnung. Richtig, genau so ist es. Also wir haben hier keinen Fraktionszwang vorliegen, sondern die beiden Abgeordneten sind absolut frei in ihrer Handlungsweise und unabhängig davon, ob die einzelnen Mitglieder das begrüßen, es gibt Fraktionsmitglieder, die die Sache unterstützenswert finden. Es gibt welche, die es kritisieren. Sagen wir aber im Sinne des Wertepluralismus, den wir auch in der Piratenpartei hegen, das können die tun und wir werden dort nicht auf Gebiegen und Brechen versuchen, das irgendwie zu verhindern. Nehmen wir doch mal den größten Kritikpunkt daraus. Die Seite, die gegen diese Strafanzeige ist und die härteste Kritik hat. Welche Argumente führt diese Seite an? Die Kritik ist eben, dass es möglicherweise unsere politischen Handlungsspielräume einschränkt, da die Kooperationsbereitschaft von der Regierung uns bezüglich dadurch natürlich deutlich abnehmen wird, weil das schon eine Hausnummer ist, diese Anzeige, die nicht ganz alltäglich ist, die man auch nicht mit einem leichten Lächeln vielleicht wegstecken kann. Und die Sorge ist eben, das betrifft ja auch mich, weil ich im Haushalts- und Finanzausschuss mit dem Finanzminister zusammensitze, dass es dort halt vielleicht schwieriger wird, politische Belange aus piratiger Sicht durchsetzen zu können. Jetzt sage ich es mal plakativ. Jetzt könnte ja der Basispirat, den gibt es ja nicht, es gibt ja auch in der Piratenpartei in der Rede viele verschiedene Meinungen, aber es könnte ja ein Basispirat kommen und sagen, wir haben euch Abgeordnete nicht in den Landtag gewählt, damit ihr euch den anderen Parteien anbiedert. Ich formuliere das bewusst jetzt plakativ. Und ihr könnt ja nicht hingehen und sagen, ja, wir müssen uns ja mit den anderen Fraktionen verstehen. Das ist richtig, das ist in der Tat richtig. Aber wir haben uns ja schon ein sehr ausführliches Wahlprogramm gegeben, das größte innerhalb der Landesverbände, die es hier in Deutschland gibt, haben wir in NRW an Programmatik. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch ein Interesse, diese Programmpunkte konstruktiv durchzusetzen. Inwieweit jetzt da die Strafanzeige hilfreich oder schädlich sein wird, das kann ich noch gar nicht bewerten. Ne? Das wird sich zeigen, was da in Zukunft jetzt auf uns zukommt. Aber die Befürchtung ist, weil es ja ursprünglich genau darum geht, welche Auswirkungen das haben kann und was die Kritiker dort verwenden. Die Befürchtung ist einfach, dass es unsere Handlungsspielräume einschränken könnte und das ist auch nachvollziehbar. Gibt es denn unter den Abgeordneten jemanden, der sagt, oder mehrere vielleicht, die sagen, wir sind für den Ankauf der Steuer-CDs? Gibt es das auch? Das gibt es auch. Das gibt es auch. Dort wird aus moralischer Sichtweise dann vordergründig argumentiert. Ich möchte jetzt nicht bewerten, ob das richtig oder falsch ist. Wir haben eh Meinungsfreiheit, insofern ist es ja auch das gute Recht eines jeden Einzelnen, diese Sicht zu haben. Und jetzt Dirk Schatz und Nico Kern argumentieren halt aus der Sicht der Rechtsstaatlichkeit und der Rechtssicherheit, die durch das Vorgehen möglichst erreicht werden soll. Ob es gelingt, ist eine andere Frage. Die Piratenpartei bezeichnet sich ja als Bürgerrechtspartei. Das sind jedenfalls wesentliche Punkte, die bei der Entstehung der Piratenpartei eine Rolle gespielt haben. Und deswegen mal die Frage, wenn denn das tatsächlich so ist, dass eine Straftat vorliegt, da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, man hätte vorher vielleicht mit dem Finanzminister sprechen sollen oder aber nicht. Wenn eine Straftat vorliegt, dann ist es doch so, dass ohnehin die Staatsanwaltschaft ermitteln muss, wenn sie Kenntnis davon erhält. Das ist in der Tat so. Wer so ein bisschen die Medienberichterstattung verfolgt hat, hat auch wahrnehmen können, dass es auch durchaus Stimmen von Juristen gab, unabhängig von der Piratenpartei, die der Meinung waren, dass eine Strafanzeige zur Klärung des Sachverhaltes durchaus sinnvoll wäre. Die Staatsanwaltschaften haben sich dieser Sache nicht angenommen, zumindest sind sie nicht öffentlich kommuniziert, das ist mir nicht bekannt. Und deswegen ist das natürlich sicherlich ein Mittel, um diesen Prozess in Gang zu bringen, ob der jetzt begrüßenswert ist oder nicht. Meine Meinung zu dem Thema ist ja klar. Ich sage auch, dass der Dr. Walter Borjans dort eigentlich über die Stränge schlägt und dort definitiv ein Geschäftsmodell unterstützt, nämlich das Geschäftsmodell, dass ich in der Schweizer Bank als Angestellter wie auch immer Daten klauen kann und die verkaufen kann. Die Signale, unabhängig davon, ob das sogar möglicherweise nur ein Bluff ist, die Signale werden ja ausgesendet über die Medien. Und das ist in der Schweiz kein legales Verhalten, denn die Banken geben ihre Daten ja nicht freiwillig her. Die werden dort gestohlen und in so einer Form ist es ja auch so, wie ich es getan habe, meiner Meinung nach richtig hier von dem Begriff Unterstützung der Beschaffungskriminalität in der Schweiz zu sprechen. Und das sollte man angehen, ob jetzt wirklich die Strafanzeige das geeignete Mittel der Wahl ist. Ich hätte ein anderes gewählt. Ich hätte versucht zu prüfen, ob man nicht vielleicht eine Feststellungsklage oder Ähnliches irgendwie erreichen kann bei den Verwaltungsgerichten oder beim Finanzgerichtshof. Die Aussichten wurden in der Tat auch juristisch geprüft hier im Vorfeld. Die wurden als sehr unwahrscheinlich eingestuft. Ein hundertprozentiges Ja oder Nein kann man da immer schlecht geben. Sodass dann auch letzten Endes Dirk Schatz und Nico Kern unter anderem, die sind ja aus der Piratenfraktion NRW für die Anzeige verantwortlich, dann gesagt haben, okay, wir gehen jetzt diesen Schritt. Robert, ich danke dir für dein Statement und bin dann mal gespannt, was daraus wird. Wenn es was Neues gibt, wie immer, einfach mal melden. Richtig. Danke. Tschüss. Ja gut, wie fandet ihr das denn eben so? Überraschend. Ich bin angerufen worden, als ich im Auto im Außendienst saß. Und dann hieß es nur, wir machen vom Krähennest, kannst du kommen. Und dann habe ich dann meinen Außendiensttermin relativ zügig beendet, so schnell ich konnte. Und bin dann hier extra hingekommen. Wo war es bei dir? Ja, ich möchte zwischendurch möchte ich nochmal eben kurz erwähnen, wer denn jetzt hier überhaupt sitzt. Der Bernpirat hat es ja schon vorgestellt. Den Extra-Tobi habt ihr schon gehört. Und Chrissy in ihrer Eigenschaft als stellvertretende Vorsitzende der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen und Simone Brandt, Mitglied des Landtags für die Piratenfraktion und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ach, das sind ja so lange Wörter, das ist ja furchtbar. Ja, du hast ja gesagt, du warst überrascht. Also überrascht, dass es überhaupt zu einer Pressekonferenz kommt oder über das Thema oder wie es dann gelaufen ist? Alles. Also ich war überrascht, dass dass eine Anzeige gekommen ist. Ich war überrascht, dass eine Pressemitteilung gekommen ist. Und das war meine erste Pressemitteilung, also die Konferenz, die Mitteilung, an der ich teilgenommen habe. Von daher war ich von allem überrascht. Na, du hast ja, denke ich, bei den vorigen Aufnahmen immer schon gesagt, worum es geht. Ja, ich habe bei den vorigen Aufnahmen schon alles erklärt. Also sind eben getrennt worden, die Metrobel. Jetzt geht es aber darum, von Chrissy und Simone die Standpunkte der Fraktion, die ja im Wesentlichen nicht an der Strafanzeige beteiligt ist, herauszukehren und die Sichtweise des Landesverbandes. Tipptopp, spuck drauf, wer möchte zuerst? Gut, ich kann ja einfach mal anfangen, weil das bei uns hier ausgegoren worden ist. Wie ich bereits in der Pressekonferenz ausgeführt habe, gibt es genau wie in der Basis bezüglich des Einkaufs von Steuer-CDs ein sehr differenziertes Spektrum von Meinungen. Die auf der einen Seite beginnen mit, wir müssen alle Steuer-CDs kaufen, die wir irgendwie in die Hände kriegen, und bis hin zu dem Extremstandpunkt, den jetzt Nico Kern und Dirk Schatz hatten, nämlich wir müssen Minister Walter Borjans anzeigen dafür. Und so ist es eigentlich, also wenn man 20 einzelne Meinungen auf dem Spektrum haben kann, dann ist es fast so, dass in der Fraktion 20 unterschiedliche Meinungen dazu vorherrschen. Und was war jetzt noch die Frage? So ungefähr diese, oder? Ja. Also ja, so ist das ja auch im Landesverband. Wir haben jetzt wahrscheinlich, also wir haben keine Umfrage gemacht der Mitglieder, das war in der Kürze der Zeit halt einfach nicht möglich. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute halt einfach auch unterschiedliche Meinungen haben, genauso wie der Dirk und der Nico das jetzt haben, dass es halt eben solche Leute gibt, die sagen, finde ich gut, oder eben, dass es halt auch Leute gibt, die sagen, das muss doch möglich sein. Genauso bezüglich des Whistleblower-Schutzes habe ich auch Anmerkungen bekommen, ob denn die beiden den nicht gelesen hätten, weil wir das ja eigentlich machen. Das sind halt völlig unterschiedliche, ja, Klaviaturtöne, die da angeschlagen werden, und das finde ich aber auch wichtig. Kannst du das mit dem Whistleblower-Schutz erklären? Also wir sind ja der Meinung, dass Whistleblower geschützt werden müssen, und durch diese Strafanzeige wird das Ganze ja noch intensiver bearbeitet, und Walter Borjans ist ja der Einzige, der jetzt als eine Person in den Vordergrund getreten ist und an den ja dann die Strafanzeige gestellt wird, obwohl er ja eigentlich nicht der Einzige ist, der daran beteiligt ist. Da haben die beiden aber klar gesagt, dass die Strafanzeige gegen den Walter Borjans und viele Beteiligten richtet. Und ich nehme an, dass diese These, dass es sich um den Whistleblower-Schutz handelt und dass der da in der Sicht vielleicht missachtet sein könnte, dass es eben auch darum geht, dass andere Leute natürlich auch aufgedeckt werden, die an dieser Sache beteiligt sind. Es ist natürlich diffizil. Wir sagen grundsätzlich, Leute, die eben diese Daten verkaufen, die helfen, kriminelle Machenschaften aufzudecken, was dabei dann eben wieder ein bisschen pikant ist, dass sie dafür Geld bekommen. Mhm. Während es bei anderen Whistleblowern ja meistens so ist, dass sie kein Geld bekommen. Also ja, dass wir eigentlich sagen, grundsätzlich ist Whistleblower auch, wenn das ein Schweizer Banker ist, grundsätzlich zu begrüßen. Ein Geschmäckler hat es eben dadurch, dass dann da ein paar Millionen fließen für diese Informationen. Da müssen ja manche ganz dafür arbeiten. Also auch das Whistleblower-Thema wird innerhalb dieses Diskussionsthemas auch wieder differenziert diskutiert. Ja, da wäre jetzt eine Frage, ist einer ein Whistleblower, der eine Million kriegt für eine 49-Cent-CD? Man könnte ja sich überlegen, jemand, der das macht, der wird vielleicht danach das Land auf jeden Fall seinen Job verlassen müssen und sich irgendwo eine neue Existenz, am besten noch unter einem anderen Namen, aufbauen müssen. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Schweizer Banken da so reagieren, wenn da ihre Geheimnisse verraten werden. Also Frage, ist es vielleicht notwendig? Und dann ist es auch eine Sache des Angebots und Nachfrage. Das heißt, wenn jemand dafür bereit ist, ein paar Millionen zu bezahlen, dann wird der Whistleblower sagen, ich möchte weiterhin Armut leben, sondern er bekommt das Geld. Da könnte es ja auch sein, das ist ja der Vorwurf, dass ein Deutscher Betrauter mit der Aufgabe, eine CD zu verkaufen, ein Mitarbeiter des Finanzministeriums durchaus auch Anreize schafft, indem er sagt, wir zahlen eine Million oder zwei. Da liegt ja genau die Argumentation der. Richtig, das ist das, was die beiden ja auch gesagt haben und dass es halt eben nicht sein kann, dass man diese Straftat begeht, einfach nur zum Wohle der restlichen Bevölkerung, sondern dass es da eben auch getrennt werden muss, dass da ja Geld geflossen ist und dass es nicht einfach und dass es eben auch Daten sind, die verschickt wurden. Geklaut sind sie natürlich nicht, das ist ja auch das, was ich vom Landesverband sagen soll, wenn wir schon darauf bestehen, dass eine Datei geklaut wird, dann wird sie nur kopiert und nicht geklaut, denn die ursprünglichen Daten bleiben ja noch da. Das soll nicht mal passieren. Aber damit wir da keine Unterscheidung im Sinne von den Musikrechten und so weiter, die wir ja immer vorschieben haben. Aber das ist halt ja das, was wichtig ist, dass da genau differenziert wird. Und das ist halt auch die Kritik vom Landesverband aus, dass wir, so wie das vorgetragen wurde und auch heute viel rausgekommen ist, also sie stellen eine Strafanzeige gegen Walter Borjans, finden sie, dass Walter Borjans schuldig ist. Und es ist halt nicht genug herausgekommen, dass es nicht um die Person an sich geht, sondern dass es um den Sachverhalt geht. Und dass es auch um das Amt geht und was eben damit zusammenhängt, also Rechte und Pflichten. Und das ist das, was wir etwas unglücklich finden, dass es eben so personenbezogen ist. Dann muss ich jetzt aber fragen, das habe ich auch Dirk Schatz schon gefragt und ich glaube den Robert Stein auch. Eine Strafanzeige, das ist, glaube ich, ein Offizialdelikt, ist aber eigentlich immer auf eine Person bezogen. Und ein Amt begeht ja keine Straftat, sondern das war ja der Walter Borjans, der das, wenn es denn eine Straftat war, der eine begangen hat. Wie steht da der Landesverband zu? Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so diffizil besprochen haben, aber es ging ja auch Dirk Schatz zum Beispiel darum, dass er sagte, Walter Borjans ist nur die Person, die in den Vordergrund getreten ist und wir hoffen dadurch die anderen zu bekommen. Und er bezweifelt ja auch, dass es dann letztendlich an ihm selber hängen bleibt. Also ich finde das Vorgehen ein bisschen unglücklich. Was wäre der Weg des Landesverbandes gewesen? Es gibt auch eine kleine Anfrage, die zum Beispiel gestellt wurde. Viele Teile des Landesvorstands haben gesagt, wir würden die kleine Anfrage auf jeden Fall abwarten und gucken, was dabei rauskommt. Und wenige haben gesagt, dass sie sagen, es ist unabhängig voneinander. Das eine ist eben die Exekutive und das andere ist die Judikative, die wir damit ansprechen. Und insofern ist die kleine Anfrage und diese Anzeige getrennt voneinander zu sehen. Aber auch im Landesvorstand selber gibt es halt total unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Wir konnten uns halt nur darauf einigen, dass wir das unglücklich etwas überstürzt finden und dass wir uns halt gewünscht hätten, dass es ein persönliches Gespräch vorher gegeben hätte oder dass man zumindest persönlich sagt, die Anzeige wird erstattet aufgrund von folgenden Gründen. Es liegt jetzt nicht an Ihnen persönlich, sondern an den und den Punkten. Das empfinden wir als unhöflich. Hast du dazu noch Fragen? Ich würde in eine andere Richtung fragen. Ja, dann ich habe noch, ja, ist auch ein bisschen eine andere Richtung. Wie erklären, ich sage jetzt einfach mal wir, ich bin ja auch Basispirat. Ach was? Nein. Wie erklären wir denn jetzt dem Wähler, dass das, was wir hier gemacht haben, uns ist allen klar, wieso das so ist, aber an sich ist es total diffus. Die Piraten stehen da jetzt auf einmal, die haben gar keine feste Meinung. Da kommt ein Fraktionsvorsitzender und sagt, nö, ein bisschen blöd finden wir das schon. Ich darf jetzt mal so reden, weil wir eine lockere Runde haben. Ein bisschen blöd finden wir das schon, was die zwei da gemacht haben. Aber wir dürfen ja eine eigene Meinung haben. Die zwei machen eine Strafanzeige. Chaoshaufen bei den Piraten. Die haben das ja gar nicht im Griff. Die haben ja ihre Abgeordneten nicht im Griff. Das könnte ja auch ein Vorwurf sein. Wie erklären wir dem Wähler, der nicht in der Piratenpartei drinsteckt, das nachvollziehbar, warum ich persönlich das richtig gut finde. Ich sage, das ist ein Novum, das ist doch toll, dass dann 18 Abgeordnete sagen, so hey, so klar sind wir mit der Nummer nicht, wir sind zumindest erstmal gegen die Strafanzeige und zwei Abgeordnete sagen, wir sind der Meinung, wir müssen eine stellen und damit ist auch heute bewiesen worden, Fraktionszwang gibt es hier nicht. Ganz genau. Also ich finde das ja lustig, weil im Vorfeld wurde ja immer zu uns gesagt, wir haben keine Meinung zu irgendwas, jetzt haben wir eine differenzierte Meinung zu irgendwas, das passt den Leuten dann auch wieder nicht. Aber es gibt ja kaum ein Thema, was jetzt also nicht nur innerhalb der Piratenpartei, sondern in den letzten Monaten und Jahren in der Bevölkerung so differenziert diskutiert wurde. Einfach auch, weil es diese Rechtssicherheit noch nicht gibt. Da gibt es ja Auslegungen, da gibt es Urteile, da gibt es Kommentare zu Urteilen, die wieder Möglichkeiten eröffnen. Und dementsprechend, es ist ja nicht so, dass wir zu jedem Thema völlig konfus und differenziert uns aussagen. Aber gerade bei dem Thema, und die Frage kam ja auch in der Pressekonferenz, finde ich, dass genau das, was jetzt innerhalb der Fraktion oder der Piratenpartei passiert, nämlich dass es da ganz viele unterschiedliche, auch begründete Meinungen gibt, dass das eigentlich ein Spiegelbild der Bevölkerung ist, wie es im Moment diskutiert wird. Ja, genau, so finde ich das auch. Ich denke halt, das Problem, den Bürgern das zu erklären, wird halt einfach sein, der Bürger erwartet von uns ein Idealbild an Menschen, die dann Politiker geworden sind. Und ihr Idealbild wird wahrscheinlich sein, dass wir eine Ahnung davon haben, was richtig ist, aber dass eben wir auch Menschen sind und miteinander darüber diskutieren müssen und an so einer Situation lernen müssen. Wir wissen nicht, was am Ende dabei rauskommt, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass am Ende etwas dabei rauskommt, was völlig revolutionär für diesen Vorgang in der Steuer-CD ist und das vielleicht sogar am Ende alles besser ist als vorher. Das können wir alles überhaupt nicht beurteilen, aber das ist halt das, was der Bürger von uns erwartet, dass wir genau das schon wissen und dass wir sind halt nicht allwissend, sondern mehr unserem Gewissen verpflichtet als etwas anderem. Bevor der Bernd seine in eine andere Richtung gehende Frage stellt, bei den Piraten, oder die Piraten sind ja angetreten mit einem gewissen Pfund an Ehrlichkeit. So, und diese Ehrlichkeit ist meiner Meinung nach heute rübergekommen. Und zur Ehrlichkeit gehört auch, dass wir den Bürgern nicht erzählen müssen, nicht die Lüge erzählen müssen. Alle sind geschlossen einer Meinung. Wir sind eine Fraktion. Wir halten ja zusammen. Mhm. Und dieses Zusammenhalten ist ja so ein bisschen Vorkochen für den Bürger. Also, das ist jetzt das Menü. Das Menü ist, aus dem wählen wir jetzt aus. Wir wollen Strafanzeige machen. Und das ist perfekt. Und dann braucht man sich ja als Bürger auch nur noch als auf dieses eine Thema stürzen, sind wir jetzt dafür oder dagegen. Und jetzt kommen die Piraten und sagen, ja nee, wir haben da schon verschiedene Meinungen und im Prinzip glauben wir ja, ich hoffe, wir können es dem Bürger erklären, wir glauben ja dass von dem Bürger, dass der so mündig ist, dass er sich damit beschäftigt und auch vielleicht versteht, warum jetzt verschiedene Meinungen in der Fraktion nicht auf einmal sein können, weil es in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Vielleicht entwickelt auch er andere unterschiedliche Meinungen dazu und kann sich damit dann ganz anders beschäftigen, als das vorher der Fall gewesen ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, am Ende hat jeder eine eigene Meinung. Oh Gott. Wo kommen wir denn da hin? Nee, also Meinungsfreiheit, da bin ich jetzt irgendwie gegen. PAV. Nein, Quatsch. Ja. Können wir nachher machen, Karol. Wenn du es unbedingt möchtest. Nee. Also ich würde gerne noch in der Partei bleiben. Ja, aber das ist halt. Da war was mit Parteischädigung, aber egal, anderes ja. Thema. Wir reden jetzt mal wieder über Politik. Genau. Simone, gehst du bitte raus? Dann fangen wir mal an. Ja, meine Fragen gehen in die andere Richtung, was die Piraten ausmacht, und zwar den Punkt Transparenz. Wie ich gerade sagte, ich bin auf dem Weg zwischen zwei Terminen, gucke zwischendurch auf mein Handy, sehe eine Pressemitteilung. Denke mir, hoch, wo kommt hier denn her? Weil dadurch, dass wir in der AGÖA sind, diese Mailingliste verfolgen, kriegt man eigentlich mit, wenn eine Pressemitteilung kommt, und habe mich dann gefragt, wo kommt die plötzlich her? Und dann habe ich gesehen, es gab eine Abstimmung zwischen Landesverband und Fraktion, dass das möglichst gleichzeitig rauskommt, um da nicht irgendwelche Verwirrung zu stiften und sowas. Von dieser ganzen Abstimmung habe ich nichts mitbekommen. Die Frage war einfach, wie ist das Ganze abgelaufen? Wann kam die Idee, auf diese Strafanzeige zu stellen, und wie ist das Ganze dann abgearbeitet worden? Die Ereignisse haben sich überschlagen. Es wurde wohl erstmal, ich muss dazu sagen, ich bin Mittwoch den ersten Tag wieder hier gewesen aus meinem Urlaub. Ich war zwar nicht weg, aber ich war einfach mal nicht hier im Landtag. Und es ist wohl am Dienstag von Dirk dann gesagt worden, dass man sich entschlossen hat, eine Strafanzeige zu stellen. Mhm. Wobei im Rahmen der Diskussion, die dann gelaufen ist, sich schon klar abbildete, dass die Mehrheit der Fraktion dagegen ist. Es wurde von verschiedenen Seiten dann wohl auch versucht, die beiden davon zu überzeugen, keine Strafanzeige zu stellen. Ich meine, Nico ist ja eben aktuell nicht hier, aber ich weiß, dass es da Telefonate gegeben hat, und das kann man dann eben nicht alles mitschneiden und veröffentlichen und ähnliches. Auf jeden Fall fand eine rege Diskussion statt und die beiden beharrten darauf, und dann war es eben klar, dass das jetzt bald passiert, sodass wir eigentlich gestern den ganzen Tag überlegt haben, mit Zusammenwirken von Dirk, wie wir das am besten darstellen, weil uns zwei Punkte klar waren, die von außen so gesehen werden, nämlich erstens, dass es dann heißt, die Piraten oder die Piratenfraktion erstatten Anzeige und zweitens, die Piraten sind jetzt im liberalen Lager angekommen und wollen Steuersünder schützen. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das am besten? Wir haben gestern Abend hier noch bis abends, nicht später, sondern bis abends hier gesessen und im Laufe der Diskussion auch mit unseren Pressesprechern haben wir dann überlegt, dass es am besten ist, damit wir ein einheitliches Statement rausgeben, damit nicht derjenige mit der Zeitung telefoniert und der mit dem WDR-Interview, dass wir das einfach eben tabula rasa mit einer Pressekonferenz machen. Das heißt, das Ding ist keine 24 Stunden alt, dass das jetzt, und deshalb ploppte das relativ schnell hoch. Ja. Und dann haben wir halt vom Landesvorstand eine Nachricht bekommen, dass der Daniel Düngel mit uns darüber sprechen möchte. Ja, also 5, 6 Uhr haben wir euch informiert, glaube ich. Genau, und um 8 Uhr hatten wir ja, oder 8:30 hatten wir die Vorstandssitzung und dann wurde eben relativ schnell darum gebeten, dass wir einen nicht öffentlichen Teil vorziehen. Und haben den dann eben auch eingeschoben für, ich glaube, 15 Minuten. Und da wurde uns das dann halt zugetragen. Und dass halt diese Pressekonferenz stattfindet, wenn genug Resonanz da ist, sodass man das halt schon absehen kann, ob halt wirklich Leute kommen oder ob es vielleicht im Pussy-Riot-Krieg irgendwie untergeht oder so. Und dann eben keine... Was für einen Krieg? Der Pussy-Riot, das Urteil ist doch heute... Also du musst dich auch mal mit anderen Medien beschäftigen. Ja, das ist an mir jetzt vorbeigegangen. Ich bin übrigens vorhin schuldig gesprochen worden. Also das Strafmaß steht noch aus. Okay. Okay. Ja, und wir haben dann eben diese Benachrichtigung bekommen und dann hat uns der Daniel alles erklärt, wie das ungefähr abgelaufen ist, wer daran beteiligt ist und hat auch so grob angerissen, wie da überhaupt der Sachverhalt ist mit so einer Strafanzeige und ich habe mich mit Strafanzeigen ehrlich gesagt noch nicht so häufig beschäftigt und was da Usus ist und so weiter und dann haben wir, also ich habe auf jeden Fall darauf bestanden. Ich soll die einfach mal anzeigen, dann kennst du das Verfahren. Ja, danke, das ist total nett, dann weiß ich auch, dass man mir das vorher wir helfen dir doch, Chrissy. Ja, auf dem Kopf, dann kriegst du eine wegen Körperverletzung. Boah, nein. Junge, das mache ich nicht. Nee, aber auf jeden Fall... ja, dann habe ich eben gesagt, dass ich ja um die Ecke von Düsseldorf bin und heute auch den ganzen Tag parat und habe dann eben gemeint, ich komme hier hin, aber ich sage nur das, was wir vorher beschlossen haben, dass wir sagen werden. Denn ich stelle mich nicht hier hin und gebe nur meine Privatmeinung preis, die dann halt, wie es meine Art ist, etwas harscher ausfallen könnte an der einen oder anderen Ecke in sämtliche Richtungen. Und dann haben wir eben beschlossen, um 1 Uhr nachts noch diese Pressemitteilung zu schreiben, wo dann eben drin steht, wie wir dazu stehen und haben gesagt, wir werden uns der großen Meinung der Fraktion anschließen. Wir haben dann dein Statement auch bekommen, uns das durchgelesen und waren damit dann sehr einverstanden und haben dann eben selber nochmal ausformuliert, was wir darüber denken, weil wir ja eben als Vorstand, denke ich, auch zu solchen Sachen durchaus sagen können, dass es eben Piratenusus und nicht nur Fraktionsusus ist. Wenn du was sagen möchtest, dann wird dir nicht der Mund zugebunden. Ich musste gerade so ein bisschen drüber nachdenken, als du gerade gesagt hast, nicht, dass es heißt, die Piraten sind im liberalen Lager angekommen und schützen jetzt die Steuersünder. Morgen stellt bestimmt ein Telefon, guten Tag, Frau Brandt, ich habe 3 Millionen Schwarzgeld, was muss ich am besten damit machen? Ausgeben! Was hast du gesagt? Man konnte das nicht so gut sehen, dass du gesagt hast. Tierschutzverein, Tierschutzverein. Tierschutzverein. Mhm. Mhm. Ja. Missbrauchsopfern helfen wäre ja auch ganz schön bei Steuersündern. Nee, Quatsch. Ja. Nö, wäre tatsächlich eine gute Idee, aber das werden die nicht tun. Ja. Und es ist einfach eben auch, deshalb haben wir auch gestern zusammengesessen eben mit dem Presseteam und Joachim, Daniel, Dirk und ich weiß nicht wer noch wer, uns wichtig ist, dass wir klar herausstellen, dass selbstverständlich Nico und Dirk weiterhin Teil dieser Fraktion sind, dass wir sie als Menschen schätzen, dass wir sie in ihrer Arbeit schätzen und nur diese eine Aktion ganz explizit nicht die Meinung der Fraktion widerspiegelt. Ja, die Frage, die sich mir letztens anschließt, wäre halt, soll das in Zukunft öfters so laufen mit diesen Aktionen auf Zuruf oder also ich sag mal, soll das so weitergehen oder mit der Basisbeteiligung? Das ist ein großes Thema bei uns. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, ich kann verstehen, dass das so kurzfristig abgestimmt worden ist, weil es so eine Sache ist. Ich kann auch verstehen, dass es erstmal so abgestimmt worden ist, um es nicht nach außen zu tragen, bevor es spruchreif ist, weil die beiden es ja sowieso machen wollten. Aber ich frage mich, was bedeutet das für den Kurs der Fraktion NRW in Zukunft der Piratenpartei und auch für den Landesverband, was den Transparenzgedanken angeht? Ich denke, dass es in dem Fall wirklich schwierig war, weil wir das ja als Landesvorstand auch gestern Abend erst erfahren haben. Also was halt vorher schon rumging, war zum Beispiel diese Pressemitteilung von Robert Stein. Und da ist ja auch schon, fing es so langsam an zu brodeln, aber ich habe es nicht mitbekommen, weil ich da gerade aus dem Urlaub kam und weiß überhaupt nicht, was da alles gelaufen ist. Das ist ja, also die Thematik wurde ja zumindest schon mal in der Sicht behandelt. Und ich denke, dass viele Dinge, die gestern besprochen wurden, im Sinne von, was antworten wir jetzt darauf, dass sowas auch öffentlich zum Teil werden kann. Aber ich glaube auch, dass ich erstmal, also am liebsten hätte ich ja einen geschlossenen Raum, wo ich mal kurz reinsetze und mal kurz darüber nachdenken kann. Also, das gab es halt gestern nicht. Also das war sofort, was ist passiert? Oh Gott, welche Konsequenz hat das? Und dann haben wir danach den nicht öffentlichen Teil gemacht und dann, ja, habt ihr jetzt darüber nachdenken können, was ihr davon haltet? Nein, habe ich nicht. Also ich glaube, dass das Basispiraten es dem Landesvorstand und auch der Fraktion auch dauerübel nehmen würden, wenn jede Pressekonferenz so läuft. Aber trotzdem hat ja... Das war aber, denke ich, eher die Ausnahme und sicherlich nicht die Regel. Das ist sicherlich eher das erstmal beruhigend. Aber zum Zweiten ist es ja auch so, dass man jetzt ja immer noch die Chance hat, zu einer Parteimeinung zu kommen. Ja. Und der Landesvorstand hat jetzt ja auch nicht die Meinung diktiert und hat gesagt, und die Fraktion schon gar nicht, und hat gesagt, wie es denn jetzt laufen soll. Ich wurde vorhin auch von einem Journalisten gefragt, ja, soll denn das jetzt irgendwie immer so weitergehen, dass sie da keine einheitliche Meinung haben? Da habe ich gesagt, also das wird sicherlich irgendwann mal auf eurem Parteitag Thema sein und dann werden wir hinterher, wie das auch immer bei uns hervorragend klappt, dazu ein Programmpunkt, ein Statement entwickeln, bloß dazu bedarf es eines Parteitages, um das final zu diskutieren und abzustimmen. Und bis dahin ist eben diese Meinungsvielfalt da. Vielleicht hättest du ihn zu unserer Parteijournalismus 2.0-Schulung einladen sollen. Gute Idee. Ja, für Journalisten ist das doch auch erstmal. Nein, ich meine, das ist eben jetzt die Situation. Wir haben unser Grundsatzprogramm, wir haben unser Wahlprogramm, wir haben Piraten-Grundsätze, die wir alle leben und die wir vertreten. Und das ist jetzt ein Thema, was so eben überhaupt noch nicht zu Ende diskutiert worden ist in der Partei und wo wir jetzt einfach reagieren mussten auf die Aktion von zwei Leuten. Ich glaube, wenn das nicht immer so läuft, ist das erstens erträglich und zum Zweiten... Ich muss das auch nicht mehr haben. Ich finde das jetzt aber nicht ganz, ganz toll, dass es nicht wieder heißt, wir haben noch keine Meinung dazu. Punkt. Ja. Ich finde dafür, dass es halt alles so fürchterlich schnell ging, ist es, glaube ich, auch ganz gut gelaufen. Warten wir mal die Presse ab. Also ich werde jetzt nach Hause fahren, den Podcast fertig machen, hoffentlich schaffe ich das. Also von meinem Gefühl her muss ich halt einfach sagen, dass ich nicht glaube, dass wir die Basis irgendwie übers Ohr gehauen haben. Also ich von meiner Seite als Landesvorstand auf jeden Fall, weil das einfach, also das ging so schnell, da kannst du ja gar nicht anders machen, stehst du auf und fährst in den Landtag. Und ich wünsche mir aber, dass das in nächster Zeit nicht so hauruck geht und dass wir da vielleicht mehr Zeit drüber haben, um nachzudenken und öffentlich nachzudenken und dass das nicht so. Es ist ja auch rübergekommen, dass der Landesverband jetzt nicht hingegangen ist und mal eben schnell eine Meinung machen wollte, sondern man hat euch überfallen und hat gesagt, so, jetzt sagt mal was. Genau. Also für mich war also wirklich die Frage, das klarzustellen, wie es dazu gekommen ist und wie es da weitergehen soll, damit diese Fragen halt direkt beantwortet werden. Gute Frage. Finde ich auch. Danke. Ja, danke schön. Danke. Gut, also ich hätte nichts mehr. Möchtest du den Podcast beenden, Bernd? Das kann ich doch nicht. Also, wir sind jetzt fertig. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir hoffen, wir konnten euch viel Informationen bringen und wir bedanken uns natürlich auch bei unseren, die beiden hier sind, Chrissy und Simone und natürlich allen anderen, mit denen du vorher schon gesprochen hast, dass sie sich bereit erklärt haben, heute die Zeit dafür zu nehmen. Und ich bedanke mich dann mal hier in der Runde. Danke für das Gespräch und schönen Tag. Danke Simone, danke Chrissy. Tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.